Am Donnerstag kommt einer jener Filme ins Kino, die uns zeigen, was hinter den aktuellen Nachrichtenbildern noch zu sehen ist. Timbuktu heißt der Film des mauretanisch-malischen Regisseurs Abderrahmane Sissako über eine Stadt und ihre Menschen, die von islamistischen Fundamentalisten terrorisiert werden. Also es gibt ja eine Sache, über die redet man nicht wirklich, und das ist das Leiden der Zivilbevölkerung, die sich in solchen Städten befindet, die besetzt sind, die unter einem Besatzertum stehen. Man redet wohl davon, wenn westliche Journalisten als Geiseln genommen werden, davon redet man sogar jahrelang. Aber über das Leiden der Zivilbevölkerung, die ja auch als Geisel genommen wird, darüber wird eigentlich fast gar nicht berichtet. Man nimmt eher den Islam in eine Form von Geisel. Ich war jetzt einfach der Meinung, dass man etwas anderes auch mal zeigen muss. Man muss auch einmal diese nicht so offensichtliche Gewalt zeigen, dieses Leiden der Zivilbevölkerung. Abderrahmane Sissako über seinen Film Timbuktu, der auf dem Festival in Cannes sehr gefeiert wurde und jetzt am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Wir wollen ihn zum Anlass nehmen, um eher mit dem Weitwinkelobjektiv drauf zu schauen, wie der Islam und der Islamismus im gegenwärtigen Kino dargestellt werden. Im Studio ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Liefert Timbuktu tatsächlich einen anderen Blick als das europäisch-amerikanische Kino? Ja, das würde ich schon sagen. Dieser Film geht sehr ausdifferenziert tatsächlich in andere Lebensgedankenwelten rein, in einem anderen Kulturraum. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass dieser Film klar macht, dass bevor die Fundamentalisten einmarschieren, dass es dort einen ganz gemäßigten Islam gab. Und das macht er in einer Szene. Also wir sehen die Religionskrieger, wie sie während des Gebetes in die Moschee gehen. Und dann weist er immer an sie zurecht, wirft sie eigentlich quasi wieder raus und sagt ihnen auch, was ihr macht, hat nichts mit dem Islam zu tun, sondern ihr verbreitet nur Schrecken. Also da wird direkt so eine Grenze gesetzt. Und ich finde es auch ganz interessant, wie diese Krieger gezeigt werden. Das ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus verschiedenen Ländern, Algerien, Nigeria. Und sie sprechen gar nicht eine Sprache. Sie können sich auch nicht in der Landessprache von Mali mit den Bewohnern eigentlich auseinandersetzen. Und den Wahnsinn, den sie weitergeben, der hat teilweise sie selbst auch schon infiziert. Es gibt so eine Art Anführer und der hat dann so einen ganz absurden Tanz zwischendurch. Das wird wirklich schon wahnsinnig. Also diese Feinde kriegen eigentlich ein Gesicht, aber nicht so eine 0815-Biografie. Also es gibt eigentlich keine Erklärung, warum sie zu Kriegern geworden sind. Und das macht ihre Terrorakte eigentlich noch bedrohlicher und das macht einfach die Gewalt, die sie ausüben, für die Bewohner noch viel schrecklicher und noch weniger einordnenbar. Wenn Sie auf die europäischen und amerikanischen Filme der letzten 15 Jahre schauen, sagen wir mal nach 9/11, was sicher nochmal eine Zäsur war, hat sich das Feindbild Islam im Kino verstärkt oder gab es im Gegenteil auch da eigentlich eine immer differenziertere Weise von Geschichten? Na, ich würde sagen, im europäischen Kino geht es ja ganz häufig um die Frage, wie wird jemand zum Fundamentalisten? Also das bekannteste Beispiel ist sicher der Film Zwischen uns das Paradies der bosnischen Regisseurin Jasmina Spanic. Aber es ist dann auch letztlich so ein Schema F, also ein Mann ist auf einmal arbeitslos, findet nicht in die Gesellschaft zurück und dann ist auf einmal da der Islam. Aber was genau das Gedankengut ist, diese Islamisten kriegen in diesem Film eigentlich kein Gesicht und das ist ganz häufig im europäischen Kino so, aber auch interessanterweise im amerikanischen Mainstream-Kino. Also vor 9/11 hatten wir schon den wütenden Araber mit den schlimmen Augen, der immer heimtückisch mit dem Messer von hinten angreift. Dieses Feindbild ist aber nach 9/11 eigentlich mehr und mehr verschwunden. Und natürlich gibt es viele Filme, die sich eigentlich auch mit dem Irakkrieg auseinandersetzen, aber das sind dann alles so eine amerikanische Binnenperspektive, also wie das tödliche Kommando von Catherine Bigelow. Da geht es ja eigentlich darum, was macht dieser Krieg mit den amerikanischen Soldaten, aber gar nicht, wer sind die Feinde? Und ich glaube, dass diese Berührungsängste vom Kino aber auch für andere Berührungsängste stehen. Dschihad, Islamismus, das sind ja Themen, die dauerhaft die Nachrichtenfilme bestimmen, die auch unsere Bilder davon prägen. Ist es umso wichtiger, eigentlich ins Kino zu gehen, um nochmal auch auf Timbuktu, auf diese Art von Kino zurückzukommen? Ja, es hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an, aber Timbuktu ist einfach auch ein sehr, sehr schöner Film. Und vielleicht braucht es auch die Schönheit der Bilder in diesem Film, um zu zeigen, welches Leben überhaupt genommen wird. Also schon die erste Szene ist sehr eindringlich. Da haben wir Afrikaner afrikanische Stammesfiguren und Masken und die werden dann von Maschinengewehren in der Wüste zersplittert. Also man spürt direkt, da wird eine Kultur angegriffen und es geht die ganze Zeit eben zu zeigen, welches Leben genommen wird. Also es gibt da eine Szene in der Nacht, da sieht man die Stadt von oben, man hört irgendwoher Musik und dann kommen eben die Fundamentalisten und nach einer Zeit ist es auf einmal Totenstille. Oder die Kinder dürfen keinen Fußball mehr spielen. Sie haben keinen Fußball mehr, sie spielen dann aber ohne Fußball. Dann gibt es so eine Musik und das ist fast wie so ein Ballett choreografiert und hinterher ist dann einfach nur noch die leere Wüste da und man spürt, es ist einfach kein Leben mehr da. Gibt es denn andere positive Beispiele, die einem das Gefühl für die Zwischentöne in diesem ja doch sehr konfliktbeladenen Themenfeld geben? Ich finde den Film Paradise Now sehr interessant in diesem Zusammenhang, weil da geht es ja um einen Selbstmordattentäter und eigentlich auch schon um eine Industrie, die ja eigentlich diese Videobilder von den Selbstmordattentätern verkaufen will. Und da ist man ganz nah dran, einfach was heute ist im Internet, wo ja eigentlich auch immer diese Videobotschaft, also mit einer Industrie schon regelrecht auch von der ISIS verkauft wird. Und ganz spannend finde ich immer so Filme, die so eine Innenperspektive zeigen, die einfach so einfach die unterschiedlichen Facetten des Islam zeigen. Ich glaube, deshalb war dann auch eine Scheidung Nader und Simin von Asra und Fahadi so interessant und wurde auch so populär, weil man mit ganz einfachen Szenen so mitbekommt, was es heißt, im Islam zu leben. Wenn diese Frau, die traditionell lebt, den Imam anruft, darf ich den alten Mann, auf den ich aufpassen muss, überhaupt anfassen? Dann ist man mittendrin in einem anderen Kulturraum. Und ich glaube, solche Filme fehlen einfach auch noch. Anke Lewicke hat über Islambilder im Kino nachgedacht, aus Anlass des Filmstarts von Timbuktu an diesem Donnerstag.